Erstens, die Chronik des sogenannten Fredegau. Unsere Ausführungen über das angeblich im 7. Jahrhundert entstandene, dem Fredegau zugeschriebene Geschichtswerk gründen sich auf die im neuen Archiv veröffentlichten Untersuchungen von Bruder Krusch. Interessant ist der Befund der handschriftlichen Überlieferung dieses Werkes. Es zeigt sich nämlich, dass auch hier wieder die Verluststatistik ein verlorenes Original und eine verloren gegangene gemeinsame Vorlage aufweist. Krusch unterscheidet die Handschriftenklassen 1, 2, 3, 4, 5. Davon bilden 2, 3, 4, 5 eine einzige große Klasse, der 1 als eine von dieser vollständig unabhängigen Handschrift gegenübersteht. Die Handschriften 2, 3, 4, 5 haben eine große Anzahl Korruptelen gemeinsam. Sie schieben in den Text der Handschrift 1 Worte ein, lassen andere dafür aus, haben dieselben Umstellungen und so weiter. Man liest in Handschrift 1 vollständig richtig und sinngemäß Thracia ucusque regnata in provincia romana redigetur. Handschrift 2, 3, 4 aber korrumpieren Graeciatus qui regnat. Handschrift 2. Graciagus qui regnat. Handschrift 3. Gracianeus und Graciaucus qui regnat in 4b und 4c und verwandeln so das Land in einen fabelhaften König. Die Abschreiber von 2, 3, 4 sind also sehr gedankenlos und doch auch sehr überlegend zu Werke gegangen. Dieser Umstand, sagt Krusch weiter, beweist, dass die genannten Handschriften 2, 3, 4 aus einem verlorenen Urkodex, klein x, herstammen, der bei weitem fehlerhafter war als die andere handschriftliche Überlieferung, welche uns in 1 erhalten ist. Danach hätte der Unsinn also schon in der verlorenen gemeinsamen Vorlage klein x gestanden, aber wie konnte denn der Abschreiber von klein x aus der ihm vorliegenden Handschrift den fabelhaften König herauslesen? Und warum schrieb dann dieser klein x den Namen, den er glaubte gelesen zu haben, in so geheimnisvollen Hieroglyphen, dass jeder der Abschreiber von 2, 3, 4 einen anderen König herausbuchstabierte? Krusch untersucht dann weiter, ob die verloren gegangene gemeinsame Vorlage klein x vielleicht eine Abschrift von 1 sei oder ob beide Handschriften 1 und klein x unabhängig voneinander auf den verlorenen Originalkodex Groß X des Fredegar zurückgehen. Sonderbarerweise muss Krusch die Entscheidung in dieser Frage in der Schwebe lassen, da einesteils vieles dafür spräche, 1 und klein x seien beide aus Groß X abgeschrieben, wobei also der Abschreiber von 1 bei der Unglücksstelle Thracia mühelos und tadellos das Richtige las, anderenteils aber auch klein x, wo nicht direkt aus 1, denn dann hätte ja klein x wohl richtig in 1 Thracia lesen können, so doch aus einer natürlich ebenfalls verlorenen Zwischenhandschrift 1y abgeschrieben sein könnte, in welchem Falle 1y der Sünder wäre, der aus dem Lande in 1 einen famosen König gemacht hätte. Bei der früheren Annahme einheitlicher Entstehung der Chronik durch einen Verfasser blieb eine lange Reihe von Widersprüchen und Verstößen unerklärlich. Krusch lehrte dann die ruckweise Entstehung des Werkes, das nach ihm in 3 Bestandteile zerfallen soll. Der eigentliche Fredegar nahm ein älteres Werk vor und fügte einen Auszug aus den ersten Büchern des Gregor von Tours hinzu, nicht ohne Einmischung von allerlei Fabeln, namentlich über die Vorzeit der Franken, Erzeugnisse einer kindischen Gelehrsamkeit und kecker Erfindung, echter Sage völlig fremd. Überhaupt geht die Fantasie mit unserem Fredegar, trotzdem in einem Prolog beteuert wird, die Wahrheit fleißiger zu verfolgen, alle Augenblicke durch. So weiß er uns die Neuigkeit zu berichten, dass ein Dichter Virgilius habe über die Franken Könige geschrieben, siehe Krusch, Seite 441, ein andermal machte er aus dem trojanischen König Priamus einen Völkernamen Priami. der ihm mit Rodii gleichbedeutend zu sein scheint, Seite 465. Ein anderer Bearbeiter hat dann nach Krusch weitere Zutaten gemacht, wobei ihm leider das Unglück passieren musste, Ereignisse, die er einschob, nicht chronologisch richtig eingegliedert zu haben, denn es folgen sich zum Beispiel aufeinander Ereignisse der Jahre 640, 642, 641. Ereignisse vom Jahre 602 und 616 sind ins Jahr 623 gesetzt, siehe Seite 634. Es bleiben somit, wie man sieht, auch bei der Annahme der ruckweisen Entstehung der Chronik noch Unstimmigkeiten und auffällige Angaben genug übrig, die den Historikern Kopfzerbrechen machen können. In den meisten Handschriften sind der Chronik Fortsetzungen angehängt. Der Verfasser des ersten Teiles der Fortsetzungen hat einen Auszug aus der Gesta Francorum gegeben, bezeugt aber dabei eine völlige Gleichgültigkeit gegen chronologische Angaben seiner Vorlage, Seite 496. Später hat sich der Verfasser Feldzüge aus den Fingern gesogen, Seite 513. Merkwürdig, wie doch Fredegar und Genossen ihren späteren Kollegen, den Geschichtsfabulisten, die auch so gern ihre Liebe zur Wahrheit beteuern, auf ein Haar gleichen. Zweitens, das Rätsel der Überlieferung der Beschlüsse von Tribur. Die Überlieferung der Beschlüsse der vorgeblich im Mai 895 abgehaltenen Synode von Tribur bildet einen Stein des Anstoßes in der historischen Forschung. Sie ist für uns interessant als ein Musterbeispiel für die Arbeitsweise der Geschichtsfabulisten. Der Tatbestand verhält sich so, dass die amtlichen Beschlüsse dieser Synode in zwei durch ihre Form und zum Teil auch durch ihren Inhalt voneinander abweichenden Gruppen von Kanonen überliefert sind. Die eine Gruppe wird gebildet von der als Vulgata bezeichneten Sammlung, welche, versehen mit der Unterschrift von 22 Bischöfen, durch ausführliche Behandlung des Stoffes charakterisiert sind. Die andere Gruppe ist in der Kanonensammlung des Regino erhalten. Sie unterscheidet sich von der Vulgata durch die Kürze der Form und bietet außerdem einige Kapitel, welche sich in der Vulgata nicht vorfinden. Es geben sich also, kurz gesagt, zwei recht verschiedene Gruppen von Beschlüssen als die echten Verhandlungsergebnisse der Triburer Synode aus. Natürlich können nicht beide Gruppen echt, das heißt amtlich, verkündet sein. Eine Gruppe muss notwendigerweise gefälscht sein. Die vermittelnde Annahme von Seckel, eine Gruppe sei amtlich, die andere halbamtlich, mithin stellten beide Gruppen echte Beschlüsse dar, widerlegt sich durch die bloße Niederschrift. Wie sucht man die auffällige Erscheinung der beiden widerstreitenden Traditionsgruppen zu deuten? Es stehen sich zwei weit auseinandergehende Ansichten gegenüber. Man glaubte, des Rätsels Lösung zu finden, indem man entweder die kürzeren Kanones bei Regino für echt, die Vulgata hingegen für bloß vorbereitendes Aktenmaterial, für die prima actio der Synodalverhandlungen erklärte, oder indem man der Vulgata die Echtheit vindizierte und den kürzeren Beschlüssen bei Regino die Eigenschaft von Triburer Kanonen absprach.